in meiner Betsy. So ein Arschloch. Wo ist denn hier die Gästeliste? Ey, mach mal jetzt die Tür auf. Oh Mann, ist voll kalt hier. Lass uns zum Novi gehen. Ja, echt immer derselbe Scheiß. Ja, gleich hauen wir echt ab. So, gib mal Obacht. Wer bist denn du? Ich bin Frank plus eins. Aha. Gibt schon ein paar Franks hier. Nachname. Schmidt heiße ich. Wichtigen Sie mal. Den hab ich aber hier nicht draufstehen. Wer hat nicht draufgeschliffen? Alter Roger, der macht doch bei euch Licht, oder nicht? Den kenne ich nicht. Geh's, zieh durch. Geh gleich mal zwei Meter. Ah, Mann, ey. Du, mein Freund, kannst gleich wieder ganz nach hinten. Alter Roger hat mich das ist mir egal. Ganz, ey, ganz flott. Mann, ey. Immer dieselbe Labe, die hier immer irgendwas wolle. So, wer bist denn du hier? Steffi. Und wer ist deine Begleitung? Mir. Ah, alles klar. Geht in Ordnung. Könnt schon mal durchgehen. Auf. Disco Boys? Kenn ich nicht. Ich bin Wild Boys. Die haben doch das Duran Duran gemacht. Don't want this party started right. Come on, don't want this party started. I won't leave you behind. Changes in my life, you will see in time. Changes in my life, you're always on my mind. Changes in my life, oh, I got you by my you can get away. Or what you do, the time Thank you. our music at 10, 7 times out of 9. We listen to our music. Take. We'll be right back. Just want 5 more Texas for the reload. Big tune. This one's hot, man, it's burning. Yeah. to resuscitate my engine. Try to walk back where I ran. Keep control. Keep control.